1. Damals befahl Jahwe mir, Zweisteinen Tafeln anzufertigen, die den früher englischen und zu im auf den Berg zu stagen, zu dem Solti ich ein Holzen laid herstellen. 2. Versprach, die wird auf dies Tafeln zu schreiben, die bereits auf den Zerbroken in ersten Tafeln gestanden hatten, und befahl mir anschließend, sie in die Leid zu legen. 3. Nachdem ich ein Leid aus Akazienholz gefertigten Zweisteinen Tafeln, die den früheren Arnolten, Zurecht gehauen hat, stieg ich mit diesen beiden Tafeln in der Hand auf den Berg. 4. Dort schrieb Jahwe die Zenwert, die am Tag der Versammlung auf dem Berg aus dem Führer zu Jupp gesprochen hat, in der selben Schrift wie zuvor auf die Tafeln und übergab sie mir anschließend. 5. Daraufhin stieg ich vom Berg herab und legte die Tafeln, wie Jahwe es mir befohlen hat, in die von mir gefertigte Leid, wo sie bis Hut verblieben sind. 6. Die Israeliten zogen von Beroth bin Jarkin nach Mosira, wo Aaron starb und begraben word, sein Sohn Elisa trat daraufhin sein Nachfolge als Priesterin. 7. Von Mosira zogen sie weiter nach Gudgoda und anschließend nach Jotha, eine Region, die für ihr Wasserbarsch bekannt ist. 8. Zu jener Zeit sondert Jahwe den Stamm Levi aus, damit dieser die Leid des Bunds Jahwe's Treage, standig vor Jahwe dienend in seinem Namen Segner, was bis Hut praktiziert word. 9. Aus diesem Grund erhielt der Stamm Levi keinen Anteilem Land oder Erbesitz wie die anderen Stamm, den Jahwe selbst ist sein Erbe, wie Jahwe, den Gott, es im Verheißen hat. 10. Ich verwelt ernut, wie schon beim Erst 10 Mal, wirzig tage und wirzig nakti auf dem Berg, und Jahwe erhort mein Flehen auch diesmal, so dass das Volk nicht vernichtet. 11. Daraufhin befahl Jahwe mir, migen die Spitze des Volks zu stellen und aufzubrechen, damit sie das Land in Besitz nehmen konnten, das ihren Vaten durch einen Eid versprochen hat. 12. Und nun, Israel, was verlangt Jahwe, den Gott, von dir, außer das du in Furchtest, stets auf seinen Wegen wandelst, in Liebstund im von ganzem Hasen und ganzer Seel diensst. 13. Dies bedeutet, dass du die Gebote und Satzungen Jahwe's, die ichdir Hut Orphelage, zu deinem eigenen Wohl befolgst. 14. Obwohl Jahwe, deinem Gott, der Himmel in seiner gesamten Ausdehnung, die Erde und als, was der Rauf existiert, gehort. 15. Hat sich denek all ein deinen Vaten zujwant, im sie zu leiben, und hat anschließend juk, ihr Nachkommen aus allen Volken erwald, was sich bis Hut manifestiert. 16. Daher sollte die Verhartung yours Hersensabelgen und juk fortan nicht mehr wie dispenstig sagen. 17. Den Jahwe, euer Gott, ist der höchste Gott und Herr über all Herren, ein großer, machtiger und ehrfurcht gebietender Gott, der weder parteilich keet seit noch bestechinger nimmt. 18. Overschaft Weisen und Witwen gerechtig keet und leert den Fremdling, in dem im Nahrung und Kleidung gewort. 19. Dieschalb sollt Orcher den Fremdling leiben, den selbst wort einst Fremdling im Land Ägypten. 20. Jahwe, deinen Gott, sollst du furchten, im Dianen, im True Bleiben und bei seinem Namen schworen. 21. Ist dein Gott, der für dich jene großen und beendruckenden Taten vollbracht hat, die du mit eigenen Augen miterlebtest. 22. Dein Vaterzogen mit ner siebzig Personen nach Ägypten, doch nun hat Jahwe, dein Gott, dich so zahlreich gemacht, dass du den Sternen des Himmels gleichst.